Erster dort war zufällig ein schlechter Mann namens Sheba, ein Benjaminit und Sohn Bikris. Er blies die Posaune und rief, wir haben keinen Anteil an David und kein Erbe am Sohn Isses. Jeder gehe in seine Heimat, Israel. Zweiter daraufhin verließen alle Israeliten David und folgten Sheba, dem Sohn Bikris. Die Judäer aber blieben bei ihrem König und folgten ihm vom Jordan bis nach Jerusalem. Dritter, als David nach Jerusalem in seinen Palast kam, brachte er die 10 Nebenfrauen, die er zur Bewachung des Palastes zurückgelassen hatte, in ein eigenes Haus. Er versorgte sie, hatte aber keinen Geschlechtsverkehr mehr mit ihnen. Sie lebten bis zu ihrem Tod wie Witwen, isoliert von ihm. Vierter, danach befahl der König Amasa, sammle die Judäer innerhalb von 3 Tagen für mich. Dann komm selbst hierher zurück. Fünfter, Amasa ging los, um die Judäer zu sammeln. Er brauchte jedoch länger als die Zeit, die der König ihm gegeben hatte. Sechster, da sagte David zu Job, Sheba, der Sohn Bikris, wird uns jetzt mehr Schaden zufügen als Absalom. Nimm die Männer deines Herrn und verfolge ihn, damit er keine befestigten Städte erreicht und uns nicht schadet. Siebter, so zogen Job und Abishai mit ihren Truppen, den Kretern, Pletern und allen starken Männern, aus Jerusalem weg, um Sheba, den Sohn Bikris, zu verfolgen. Achter, als sie am großen Stein bei Gibeon waren, kam Amasa ihnen entgegen. Job trug unter seinem Waffenrock ein Schwert, das mit der Scheide an seiner Hüfte befestigt war. Es glitt ihm heraus und fiel auf den Boden. Neunter, Job fragte Amasa, geht es dir gut, mein Bruder? Dabei packte Job Amasa mit der rechten Hand am Bart, um ihn zu küssen. Zehnter, Amasa bemerkte das Schwert nicht, das Job in der Hand hielt. Job stieß es ihm in den Bauch, so dass Amasas Eingeweide auf den Boden fielen, und er starb sofort. Job und sein Bruder Abishai verfolgten danach Sheba, den Sohn Bikris. Elfter, einer von Joabs Männern blieb bei Amasa stehen und rief, wer zu Job und zu David gehört, soll Job folgen. Zwölfter, Amasa lag blutüberströmt mitten auf dem Weg. Als der Mann sah, dass alle Leute stehen blieben, schob er Amasa vom Weg auf ein Feld und warf einen Mantel über ihn, weil jeder, der vorbeikam, stehen blieb. Dreizehnter, nachdem Amasa vom Weg entfernt war, folgten alle Job, um Sheba, den Sohn Bikris, zu verfolgen. Vierzehnter, Sheba zog durch alle Stämme Israels bis nach Abelbethmacher. Alle Bichriter versammelten sich und folgten ihm dorthin. 15. Joabs Männer kamen an, belagerten Sheba in Abelbethmacher und bauten einen Belagerungswall gegen die Stadtmauer. Das ganze Heer, das bei Job war, versuchte, die Mauer zum Einsturz zu bringen. 16. Da rief eine kluge Frau aus der Stadt, hört! Hört! Sagt Job, komm her, ich möchte mit dir sprechen. 17. Als er zu ihr kam, fragte die Frau, bist du Job? Er antwortete, ja. Sie sagte zu ihm, höre die Worte deiner Dienerin an. Er erwiderte, ich höre. 18. Sie sprach, früher sagte man, man soll in Abel und in den Nachfragen, ob das, was die treuen Israeliten beschlossen haben, nicht mehr gilt. 19. Du willst eine Stadt und eine Mutter in Israel zerstören. Warum willst du das Erbe des Herrn vernichten? 20. Job antwortete, das ist weit von mir entfernt. Ich will weder zerstören noch vernichten. 21. Es geht nicht darum, sondern ein Mann aus dem Gebirge Ephraim, Sheba, der Sohn Bikris, hat sich gegen König David erhoben. Liefert ihn allein aus, dann werde ich von der Stadt abziehen. Die Frau erwiderte Job, sein Kopf wird dir sofort über die Mauer geworfen werden. 22. Mit ihrer Klugheit überzeugte sie die ganze Stadt, Sheba, dem Sohn Bikris, den Kopf abzuschlagen und ihn Job zuzuwerfen. Danach ließ Job die Trompete blasen, und das Heer löste sich auf. Jeder ging in seine Heimat, während Job zum König nach Jerusalem zurückkehrte. 23. Job war der Befehlshaber des gesamten Heeres. Benaja, der Sohn Jehojadas, war für die Kreter und Pleter zuständig. 24. Adoniram war für die Zwangsarbeit verantwortlich. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war der Kanzler. 25. Seja war der Staatsschreiber. Zadok und Abjatar waren Priester. 26. Ira, der Jairiter, war ebenfalls Priester bei David.